Deutschlandfunk, Europa heute. Eine Option nach der anderen wird politisch abgeräumt und die Möglichkeiten für Großbritannien, den Brexit noch geordnet über die Bühne zu bringen, werden immer weniger. Erst am Montag hat das Parlament zum zweiten Mal alle auf dem Tisch liegenden Brexit-Vorschläge abgelehnt. Premierministerin Theresa May lässt sich davon nicht beirren. Sie will jetzt erneut einen Aufschub des EU-Austritts beantragen und ab heute sogar mit der Opposition verhandeln, die einen Brexit mit enger Bindung an Europa will. Auch ihr Austrittsabkommen, das schon dreimal abgelehnt wurde im Parlament, sieht May noch nicht am Ende. Was treibt sie an? Was treibt die Premierministerin an? Und wieso macht sie immer weiter? Das sind Fragen, denen die BBC-Journalistin Laura Kunzberg in den letzten 9 Monaten nachgegangen ist. Sie hat May begleitet, mit Weggefährten und Gegnern gesprochen und wirft einen Blick hinter die Kulissen des Austrittsdramas. Kunzbergs Dokumentation Der Brexit-Sturm lief am Montagabend in der BBC und hat in Großbritannien für viel Wirbel gesorgt. Christine Heuer hat sie für uns angeschaut. There's that old Margaret Thatcher quote, the danger of being in the middle of the road is you get knocked by traffic from both sides. In der Straßenmitte ist es sehr gefährlich. Du wirst vom Verkehr auf beiden Seiten überfahren. Laura Kunzberg zitiert Margaret Thatcher. Es wäre ein guter Spruch in Theresa Mays Poesiealbum gewesen, von der ersten britischen Premierministerin an die zweite. Diesen Eindruck hinterlässt die BBC-Doku Der Brexit-Sturm, Laura Kunzbergs Blick hinter die Kulissen. Laura Kunzberg ist der Politstar im BBC-Fernsehen. Sie verläuft sich nicht im Brexit, weil sie gut vernetzt ist, gut informiert und weil sie nah rankommt an die Akteure. Bei Theresa May beißt aber auch sie auf Granit. Nur noch wenige Augenblicke bis zu einem Exklusivinterview mit der Premierministerin und das geht Laura Kunzberg durch den Kopf. She's gonna hate it. Sie wird es hassen, ich werde mich nicht wohlfühlen. Es wird für uns beide eine schmerzliche Erfahrung. Sie macht keinen Smalltalk, sie spricht nur über ernste Angelegenheiten. Hello, hi, how are you doing? No, not at all, how are you doing? Auftritt Theresa May. Laura Kunzberg müht sich ab, plaudert über die Hitze draußen und dass selbst Sommerkleider zu warm sind. Aber die Premierministerin reagiert zugeknöpft. Sie nimmt nicht mal Blickkontakt auf. Erst als sie verkabelt ist, ein sparsames Lächeln für ihr Gegenüber und schon drängt May darauf, zum Punkt zu kommen. Lassen Sie uns einfach reden. Okay, dann fangen wir an. Warum Theresa May ist, wie sie ist, kann auch die BBC-Reporterin nicht erklären, aber sie beschreibt uns May genau. Den May-Bot, eine ungelenke, ungeschmeidige Politikerin, die bei Gipfeln nicht an der Bar mit den anderen einen trinkt, obwohl sie dort vielleicht mehr rausholen könnte für ihr Land als im Sitzungssaal. In einem seltenen Anfall von Selbstironie nimmt sie sich beim Tory-Parteitag tanzend selbst auf die Schippe. Aber das ist flüchtiges Beiwerk. Diese Frau hat eine Botschaft, immer dieselbe. Leadership is doing what you believe to be right. Führung heißt zu tun, was man für richtig hält und den Mut zu haben, es durchzuziehen. Das ist meine Haltung zum Brexit. Theresa May. Theresa May und ihre Berater und die klügsten Köpfe in Whitehall haben lange, lange daran gearbeitet. Sie hat ihre Arbeit erledigt und sie wird nicht davon abweichen, wenn sie nicht unbedingt muss. Aber ausweichen muss sie manchmal. Immer wieder drängen andere die Premierministerin von der Straßenmitte ab. Meistens sind das die Brexiteers von rechts. Allen voran die Hardliner aus Jacob Rees-Mogg's European Research Group, die May in einen möglichst harten Brexit reingenötigt haben. Leute, die genüsslich über ihre Partei und Regierungschefin herziehen, vor laufender Kamera. We had a meeting with the Prime Minister. Wir hatten ein Treffen mit der Premierministerin. Es war eine Freude, wie Steve mit vorzüglicher Klarheit unsere Positionen dargelegt hat. Keiner war unhöflich, aber mein Gott, waren die deutlich. They weren't impolite, but gosh, they were clear. Theresa May kommentiert solche Gehässigkeiten ebenso wenig wie ihre zahlreichen Niederlagen in Kabinett und Parlament. Aufrecht, stoisch, manchmal tapfer lächelnd, erleidet sie eine Demütigung nach der nächsten. Wenn es ganz arg kommt, verliert die Regierungschefin in schwierigen Parteitagsreden oder nach Abstimmungen im Unterhaus auch noch ihre Stimme. On a point of order, Mr. Speaker, I profoundly regret the decision that this House has taken tonight. Es ist, als würde man bei einem Autounfall zuschauen, genauso quälend wie der Brexit selbst. Nach Laura Kunzbergs TV-Doku möchte man Theresa May bald eine Ausfahrt wünschen, raus aus dem Brexit-Gedränge, ab in die Freiheit. Gute Fahrt, Premierministerin.